Huntsman und Houndsman. In dieser Branche wartest du bis zum Knie in einem Sumpf von unrealistischen Wichsern. Ich leb den Scheiß schon seit Anfang, du nicht wie ich. Und darum halt ich den Kreis um mich rum so klein. Ich kann man nicht mehr wie früher, doch brech nie den Kontakt ab. Wir wogen auf der Straße und ich riech, wenn du Angst hast. Komisch, wie das Unkraut aus meinem Windschatten wächst. Wenn du aus Freundschaft einen Schluck von deinem Trinkwasser lässt, werden sie eklig, denn Unkraut vergeht nicht. Aber die Narben durch das Messer auf meinem Rücken halten ewig. Doch trag sie mit Stolz wie Tattoos auf der Haut. Bau die Fans wie mich auf und ne Mauer aus meinem Sound. Zu gierig, wenn es um den Fame geht. Doch vor Gott zählt dann nicht mehr, wie viel Platten du verkaufst, Clown. Loyalität ist das Blut in meinen Adern. Paar gute Freunde, Frau, Sohn, Vater. Alle Ratten haben das Schiff längst verlassen und mein drittes Auge beschützt mich im Schatten. Hier ist kein Platz mehr für dich, denn das hier ist ein Kreis mit eigenen Regeln. Wir bleiben unter uns, denn nur unter uns bleibt der Weg immer der gleiche und frei von euren Fehlern. Hier ist kein Platz mehr für dich, denn das hier ist ein Kreis mit eigenen Regeln. Wir leben unter uns, denn nur unter uns bleibt der Weg immer der gleiche, frei von eurer Scheiße. Ab und zu ausflippen, flaschenweise Schnaps sippen, nachladen, abdrücken, Pakete in Knast schicken. Sampler Nummer 3, verschwende keine Zeit, Digga Bones, ich geh schnell, deine Gangster packen ein. Meine Tochter ist ein Engel, meine Frau, sie macht mich stolz. Ich hasse Auto, ist egal, Bruder, Hauptsache es rollt. 20.000 Volt, Therapie in dein Genick. Verschwinde kurz im Zimmer und komm wieder mit dem Hit. Wir beide sind verschieden, guck die Straße, hört mir zu. Sag mir, ich bin nicht wie du und verrate meine Crew. Puh. Rapper werden schwanger und vermehren sich wie Kanicke, ruf Namen und wollen mich sprechen. Doch ich drück sie weg wie Picke. Kinder treffen mich am Bolzplatz, fragen mich nach Ort. Ich sag ihnen, fahrt nach Holland, holt euch Hase aus dem Shop. Und vergiss mal, dass du rappen, bitte schlag's dir aus dem Kopf. Will gar nicht mal was zu fressen, in meinem Magen ist ein Loch. Hier ist kein Platz mehr für dich, denn das hier ist ein Kreis mit eigenen Regeln. Wir bleiben unter uns, denn nur unter uns bleibt der Weg immer der gleiche und frei von euren Fehlern. Hier ist kein Platz mehr für dich, denn das hier ist ein Kreis mit eigenen Regeln. Wir leben unter uns, denn nur unter uns bleibt der Weg immer der gleiche, frei von eurer Scheiße. Unter uns, wir bleiben unter uns. Sie suchen den Kontakt oder suchen nach einem Grund. Stellen Fragen ohne Komma oder Punkt. Aber ich und meine Jungs, wir bleiben unter uns. Unter uns, wir bleiben unter uns. Sie suchen den Kontakt oder suchen nach einem Grund. Stellen Fragen ohne Komma oder Punkt. Aber ich und meine Jungs, wir bleiben unter uns. Hier ist kein Platz mehr für dich, denn das hier ist ein Kreis mit eigenen Regeln. Wir bleiben unter uns, denn nur unter uns bleibt der Weg immer der gleiche und frei von euren Fehlern. Hier ist kein Platz mehr für dich, denn das hier ist ein Kreis mit eigenen Regeln. Wir leben unter uns, denn nur unter uns bleibt der Weg immer der gleiche und frei von eurer Scheiße.